Book 2 59 59 Di kantor pos Im Postamt Im Postamt Di mana kantor pos yang terdekat? Wo ist das nächste Postamt? Wo ist das nächste Postamt? Apakah jaraknya jauh sampai ke kantor pos berikutnya? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Ist es weit bis zum nächsten Postamt? Di mana kotak surat berikutnya? Wo ist der nächste Briefkasten? Wo ist der nächste Briefkasten? Saya membutuhkan beberapa perangko. Ich brauche ein paar Briefmarken. Ich brauche ein paar Briefmarken. Untuk sebuah kartu pos dan sebuah surat. Für eine Karte und einen Brief. Für eine Karte und einen Brief. Berapa biaya perangko yang dibayar untuk ke Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Wie teuer ist das Porto nach Amerika? Seberapa berat paketnya? Wie schwer ist das Paket? Wie schwer ist das Paket? Apakah saya bisa mengirim surat lewat udara? Kann ich es per Luftpost schicken? Kann ich es per Luftpost schicken? Berapa lama sampainya surat itu? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Wie lange dauert es, bis es ankommt? Di mana saya bisa menelpon? Wo kann ich telefonieren? Wo kann ich telefonieren? Di mana telpon umum terdekat? Wo ist die nächste Telefonzelle? Wo ist die nächste Telefonzelle? Apakah Anda memiliki kartu telpon? Haben Sie Telefonkarten? Haben Sie Telefonkarten? Apakah Anda memiliki buku telpon? Haben Sie ein Telefonbuch? Haben Sie ein Telefonbuch? Tahukah Anda kode nomor telpon negara Austria? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Kennen Sie die Vorwahl von Österreich? Sebentar. Saya lihat dulu. Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Einen Augenblick. Ich schaue mal nach. Salurannya selalu sibuk. Die Leitung ist immer besetzt. Die Leitung ist immer besetzt. Nomor berapa yang Anda tekan? Welche Nummer haben Sie gewählt? Welche Nummer haben Sie gewählt? Anda harus menekan angka 0 terlebih dahulu. Sie müssen zuerst die 0 wählen. Sie müssen zuerst die 0 wählen.